Mondsteinflug, der Serien- und Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen zum Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Und heute sind wir teilfusioniert mit dem anderen besten Podcast Deutschlands, nämlich hier ist Mad Eye Matt. Hallo. Hallöle. Und Rusty ist auch wieder dabei. Ja, Mesa und Rusty. Und wir geben Matt jetzt hier eine Chance, was loszuwerden, weil die Kollegen hier, der Matt und Catcast hat sich ja abgemüht mit der vierten Staffel. Und wir hatten, ja, der Crisis Podcast, wir hatten wirklich Mitgefühl mit euch. Wir konnten am Lautsprecher hören, wie eure Gehirnzellen absterben. Und also da, wir hätten dich verschont mit dem Thema, aber du hast es selber vorgeschlagen und dann machen wir es auch. Ich habe die Folgen gehört, die ihr aufgenommen habt, bis auf die allerletzte. Das letzte Finalfolge bin ich noch nicht ganz durch. Und ich habe den Schwesterpodcast aus USA, also ist ja unser deutscher Schwesterpodcast, und in den USA gibt es den meinen Lieblingspodcast, die Sailor Business, die haben das alles auch schon durch. Und das ist aber das, was ich habe im Kopf. Ich habe seit den 90er Jahren nicht mehr geschaut und ich habe nichts vermisst. Wir reden heute, das habe ich noch gar nicht gesagt, unser Thema ist Pegasus. Oder wie ich ihn liebevoll nenne, Pedosus. Ja. Und es ist heute auch nicht die übliche Podcast-Episode, wo wir total positiv sind, weil wir, ja, es ist... Ja, also wenn wir uns auf die positiven Aspekte von Pegasus beschränken würden, dann sind wir halt in 5 Minuten fertig. Ja. Und ich könnte über die Staffel was Positives vielleicht noch rausziehen, aber nicht direkt über das Pony, muss ich schon sagen. Ja, über die Staffel kann man ja durchaus Positives sagen, aber Pegasus ist halt echt schlimm. Ja, und wir haben mit Flora One vor ein paar Wochen die Ikuhara-Episode aufgenommen, die ist auch schon hochgeladen über den Showrunner. Und der hatte dieses Thema, dass die junge Unschuld und der reife Mann sozusagen, dieser Kontrast von Jugend und Erwachsensein und bla. Und für ihn ist das auch was Positives, weil er die Jugend ja total positiv sieht. Aber ich denke, Chibiusa ist nicht jugendlich. Wenn du das schon so sagst, die Jugend und der reife Mann, boah, das klingt schon so schrecklich. Das ist auch nicht toll, aber zumindest Usagi ist 13 oder 14, nein, sie ist 14. Und sie 15 hat auch schon, in der Staffel. In der Staffel 15 ist das, ja. Und in der nächsten Staffel wird sie sagen, Mamoru, ich bin jetzt in der Oberschule, wir können jetzt Oberschulsachen machen. Hin. Oh Gott. Ja, okay, das ist aber 16, sie ist 14, sie hat definitiv auch schon sexuelle Wünsche und Bedürfnisse und verknallt sich in Mamoru nicht, weil er ein Pony ist. Also sie ist jugendlich, sie ist kein Kind, aber Chibiusa ist ein Kind und wir haben ein Pony und das hat keine guten Absichten. Ich weiß nicht, ob er böse Absichten hat, aber wenn er gute Absichten hat, dann hat er die sehr geschickt verborgen. Pegasus ist auch problematisch ein Stück weit im Manga, weil er die Idee, dass man ihn braucht, um kämpfen zu können. Oh Gott, jetzt bellt hier der Hund im Treppenhaus. Ich hoffe, das hört ihr nicht. Vielleicht unterdrückt es unser Aufnahmeprogramm. Wir haben eine gute Hintergrundunterdrückung, aber wenn es bei dir ins Mikrofon der geht, macht, haben wir es auch. Der Hund macht bloß seine Meinung über Pegasus kund. Oh Gott. Es ist der Soundeffekt, den wir für die Episode brauchen. Eigentlich schon, ne? Wir haben jetzt, ich gehe nachher noch auf das Problem ein, dass die Power plötzlich von den Mädels zu einem Pferd verschoben wird. Aber das Problem ist schon, wir haben diese Szenen, wo Chibiusa sich zum Schlafen umzieht und dann ihr Oberteil auszieht und er wird rot und er guckt so komisch. Was soll das? Ja, ich denke mir, wenn du es nicht sehen willst, warum bist du dann da? Erstens. Er könnte ja einfach diese Kugel ausmachen. Also mir fällt übrigens ein, in unserem Podcast habe ich ja, glaube ich, einigen ihr Bild von Pegasus für immer zerstört. Gut, vielleicht waren manche wirklich sehr jung und haben diese Nuance nicht mitgekriegt. Aber schon allein, dass er immer sagt, du darfst niemandem von mir erzählen, das ist unser Geheimnis. Und er macht so ein solche Machtspielchen. Ja, ich gehe jetzt weg, weil du mein Vertrauen nicht, weil du jemandem irgendwie, sie macht irgendwas, wo er dann sagt, ja, jetzt gehe ich weg und komme nie wieder. Und dann heult sie ihm nach und dann kommt er doch wieder. Also er macht solche Spielchen mit ihr, wo er seine Macht ausspielt und Kontrolle über sie gewinnen will. Und keine andere Version macht das. In allen anderen Versionen erzählt Chibiusa sofort, ich habe hier ein Pferd und es hat was Tolles zu sagen. Und dann sagt das Pferd, was es zu sagen hat. Und nur die Anime-Serie macht diese komische Kontrolldynamik draus. Und das ist wirklich. Die ist extrem unangenehm. Ja. Und diese Art, erzählen niemandem was, das habe ich in einem anderen, das habe ich in einer, das erinnert mich an eine Schullektüre, die wir haben. Und ja, fällt mir das auf. Ich denke auch immer, wenn ich das höre, diese Sätze von ihm, da denke ich auch jedes Mal, boah, das klingt doch schon wie so ein Paradesatz aus so einem Geh nicht mit Fremden mit Kurs. Mhm. Ja. Also wir hatten so ein anderes Buch und das war, hatte auch so einen Unterton, wo irgend so ein Typ ständig irgendwelche kleine Kinder umbringt, das war das Versprechen von Dürrenmatt. Und da hat man, und das Mädchen will halt nichts erzählen von diesem Typen. Und genau das ist das, was ich da so. Ja. Ja. Da kriegt dieselbe Dynamik raus irgendwie. Und das ist eine Serie, die für Kinder gemacht ist. Und das hat er nicht für die Kinder gemacht. Das hat er für sich gemacht, der Showrunner. Aber welche Botschaft gibt man den Kindern, die da schauen? Weil Kinder haben ja unsichtbare Freunde und imaginäre Kumpels. Und es ist okay, das nicht jedem auf die Nase zu binden, aber ist es okay, sowas zu zeigen? Nein. Ich finde, es gibt diese eine Szene, ich weiß gar nicht, ich habe ganz vergessen, in welchem Zusammenhang, wo Chibiusa im Bett liegt und dann auch noch so demonstrativ mit dem Hintern wackelt. Ja. Wo sich mir die Zehennägel hochrollen. Ich habe sie beschrieben gekriegt von euch und vom anderen Podcast und jedes Mal, ich weiß nicht mehr, ob ich mich dran erinnere. Ich glaube, ich habe es als Ausschnitte gesehen auf Tumblr oder so, wo die Leute auch die Zustände kriegen. Das geht wirklich nicht. Ja. Ja, und dann gibt's natürlich noch die Age-Swap-Folge, ne? Die was? Ja, oh! Alterstausch. Chibiusa tauscht den Körper mit Usagi und dann ist sie plötzlich uninteressant und das war das, wo Sailor Cat ja zusammengebrochen ist, oder? War das die Folge? Ja, ja. So ein kleiner Mental Breakdown, als ihr das alles klar geworden ist. Ja. Oh. Also sobald sie einen pubertierenden Frauenkörper hat, also eine wesentlich erwachsenere Gestalt, ist sie plötzlich völlig uninteressant für den blöden Onkel Pegasus. Oder Pegasus, wie auch immer. Ja. Und ich finde auch geil, es wirkt auch so ganz schrecklich, und das ist übrigens, die deutsche Version hat das nicht im geringsten besser gemacht, wie er so durch die Gegend zieht und sie nicht mehr finden kann und immer so, mein kleines Mädchen, wie so ein Psycho. Ach du Scheiße. Und da denkt man noch, die deutsche Version wäre eigentlich gut gewesen mit der Übersetzung. Ja. Also zur Ehrenrettung von Ikuhara kann ich nur sagen, dass er nach der vierten Staffel gegangen ist, weil er gesagt hat, das halte ich im Kopf nicht aus. Aber wir wissen nicht genau, warum er gegangen ist. Ist er gegangen oder wurde er gegangen? Es kann auch sein, dass er sich lange Tag wir wissen es wirklich nicht. Inwiefern das mit ihm oder gegen ihn gemacht wurde. Keine Ahnung. Vielleicht hat auch Naoko Takeuchi Wind davon bekommen und hat gesagt, ne. Die haben sich doch sowieso in die Haare gekriegt, oder? Knutscht Chibiusa das Pferd im Manga? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich hatte Manga nur noch bruchteilweise im Kopf. Aber sie küsst ihn im Anime. Ich glaube, sie küsst das Pferd ja sowieso nicht, ne? Nur Helios, glaube ich. Ne? Das ist ja auch irgendwie so ein Punkt. Ich finde irgendwie in dem Moment, wo er Helios wird, ist er gar nicht mehr so schlimm. Ich mag Helios. Aber ich finde, weil er diese ganze Geschichte mit Elysion hat, ich mag diesen Hintergrund, dass er die Träume beschützt, dass er mit dem Golden Kingdom irgendwas zu tun hat, dass er den goldenen Kristall schützt. Das sind alles richtig interessante Sachen, aber das hat nichts mit, leider mit dieser Pegasus-Geschichte nicht viel zu tun. So gar nicht. Was war denn nochmal, warum ist er im Manga nochmal Pegasus? Also im Anime ist er ja Pegasus, weil er ja als Helios nicht existieren kann, weil er ja seinen Körper verloren hat, so ein bisschen. Warum ist er im Manga Pegasus? Aus dem gleichen Grund? Ich hab das nicht mehr so auf dem Schirm. Ich auch nicht mehr. Ich müsste mal lesen. Aber da hat er ja nicht den goldenen Kristall, also. Nee. Da sucht er den ja, glaube ich, oder? Also. Die Frage, also im Anime hat er ihn im Horn, oder? Ja. Und Mamoru also, hat ihn aber auch. Ja, nee, im Anime hat Mamoru mit dem Golden Crystal, außer dass der per se ihm gehört, nichts zu tun. Ach also, so, den hat nur Helios. Im Manga ist er definitiv, ist Mamoru der Kristallträger. Und mein Headcanon dazu ist immer, dass Helios so ein Übergangsverwalter ist, bis wieder ein neuer Träger geboren wird. Und er hat, also bis der neue Träger aus den Windeln raus ist und mit dem Ding was anfangen kann, muss Helios den Kristall hüten. Er muss eigentlich mehr oder weniger Elysium hüten, weil er auch keine Ahnung mehr hat. Und dann an den Nachfolger übergeben oder so. Das ist mein Headcanon. Man muss ja auch sagen, dass der Golden Crystal und der Sternkristall der Erde im Anime scheinbar verschiedene Dinge sind. What? Okay, was? Also es steht sogar in irgendeinem deutschen Wiki, dass der goldene Sternkristall nicht der Golden Crystal ist. Das hab ich. Also, weil das kann ja auch eigentlich nicht sein, weil den Golden Crystal nimmt Helios am Ende von Staffel 4 ja wieder mit und dann wird Mamoru umgebracht und dann hat Galaxia plötzlich den Golden Crystal. Das kann ja nicht funktionieren eigentlich. Vielleicht hat er doch so eine duale Natur, aber stimmt, wenn Galaxia ihn aus Mamoru pflücken kann, ohne... Naja, Mamoru hat vielleicht einen eigenen Sternenkristall zusätzlich zum goldenen Kristall. Ja, ja, genau. Also es sind im Anime sind das offenbar verschiedene Dinge oder ja, aus Versehen, ne? Da haben sie halt nicht aufgepasst. Ja, aber Usagi, denke ich, hat auch einen Sternenkristall, wenn sie keinen Silberkristall hat. Ja, das ist eh so eine Sache. Der Silberkristall ist ja so ein bisschen... Da gelten ja irgendwie andere Regeln, aber wir wollen nicht über den Silberkristall. Wir wollen über das Pony reden. Ja. Wir waren gerade bei der Age-Swap-Folge. Ja, also ich gehe nochmal auf das, was ich vorhin nochmal aufgeschoben habe, ein. Das Ärgerliche, was die meisten Fans auch gegen Pegasus wirklich aufbringt, ist, dass die Mädels plötzlich nichts mehr können. Erstens mal kann Usagi plötzlich nichts mehr ohne Chibiusa und Chibiusa kann nichts mehr ohne Pegasus und sie müssen zu ihm beten. Und das finde ich, das ist in Japan nicht so blasphemisch, aber bei uns darfst du nicht einfach ein heidnisches Pferd anbeten, wenn du Probleme hast. Also er ist nicht heilig gesprochen und ich weiß nicht, warum man sonst zu einem Pferd beten sollte. Gott, jetzt geht's aber sehr weit. Also erstmal muss ich anmerken, Chibiusa kann auch mit Pegasus nichts. Ja. Auch, ja. Der ist ja nur dafür da, die muss den rufen, damit der Sailor Moon den Stock in die Hand gibt. Ja, aber sie sind abhängig von ihm und das ist nicht gut. Das ist Sailor Moon und die Mädels generell, die Kriegerinnen, müssen ihre eigene Power haben und nicht warten müssen, bis es dem Pegasus hier gerade mal passt. Und es ist auch sehr unklar, warum er ihnen nicht vertraut. Wobei ich habe immer, also man kann es sich irgendwie so damit basteln, die haben die Kraft, also wenn man es jetzt schönreden will, ich weiß genau, was du meinst, aber man kann versuchen, es sich schön zu reden, indem man jetzt sagt, die Kraft steckt schon in Sailor Moon, Pegasus muss sie nur erwecken. Ja, schon, aber erstens, warum? Zweitens, Pegasus zum Beispiel, wenn er angenommen die Zeit verschlafen hat, seit dem Fall des Mondkönigreichs und nicht ganz auf dem laufenden Stand ist und vielleicht nur vage weiß, Mondkriegerinnen sind eher mal feindselig zur Erde, könnte ich verstehen, dass er auf Distanz geht. Aber warum braucht Sailor Moon ihn dann überhaupt? Was ist die Verbindung? Und die Verbindung war ja, glaube ich, dieses, wo sie mit Mamoru Händchen hält und dann der Stab unserer Liebe zwischen ihnen emporkommt und nee, das war ja der Staffel 3 Stab. Ja, ja, aber ist das nicht der hier? Ist das ein anderer? Ja, in Staffel 3 ist es, in Staffel 3 ist es ja der Spiral Heart Moon Rod und in Staffel 4 ist es ja das Kaleido Moonscope. Und das ist aber nicht der Skullcracker, nein, der ist früher. Der was? Der so ein heftiges Teil am Ende hat, jetzt bringst du durcheinander. Ach, egal. Jedenfalls, dass wir Helios brauchen. Das dicke runde Bonbon ist der Staffel 2 Stab, das ist der Cutie Moon Rod. Okay, ja, den meine ich, glaube ich. Mit dem sie sich vor im Manga im zweiten Arc auch von Mamoru verdreschen lässt. Okay. Ja, aber dass wir Helios. Also, es ist natürlich für die Drehbuchschreiber, wenn die den Ablauf haben, ja, da brauchen wir auf jeden Fall Pegasus, dann kannst du auch eine Folge schreiben, wo er nicht mal auftaucht, weil du weißt, wir haben ihn da und da drin, aber es ist so unbefriedigend. Gehen wir mal kurz auf das Stallion Rev ein. Also jetzt mal abgesehen davon, dass es irgendwie strange ist, dass Chibiusa irgendwie so ein Pferd... Was ist das genau? Das ist die Kugel, durch die er spricht? Genau. Ja. Ah, ich glaube, Helios sucht tatsächlich den Golden Crystal im Manga. Ich habe gerade reingeguckt. Ja, hatte ich auch so in Erinnerung irgendwie. Er sucht den Golden Crystal und er leiht dafür. Und er taucht sofort zuerst vor Usagi, Chibiusa und Mamoru auf. Sehr früh. Okay. Also, Und ja, im Manga habe ich auch gar kein Problem mit dem Pferd. Ja. Und in Seramio hat mir gefallen, dass Mamoru ihn beschützt und nicht umgekehrt, aber passt alles. Die haben eine Vorgeschichte, irgendwas haben die miteinander von einem, beide haben miteinander was dafür zu tun, die Menschen zu beschützen, die Erde zu beschützen, etc. Das geht alles, aber du wolltest auf diese Kugel zurückkommen. Ja, also ich kann kein Französisch, aber... Herr Rev ist der Traum. Okay, gut, das hat Sailor Cat mir nämlich auch gesagt und das Ding heißt Hengsttraum. Mhm. Welcher Pavian hat gedacht, dass das ein guter Name wäre? Wait, was heißt das? Naja, wenn du willst, dass ich ein Mädchen in einem Pferd verliebt, ist das ein sehr guter Name. Was? Ja, Kugel, okay. Oder? Hengsttraum, die Kugel heißt Hengsttraum, übersetzt Stallion Rev. Außerdem, in Japan ist man ja sehr welche schmerzfrei, Kugel? Wenn das Rumschmeißen von irgendwelchen Wörtern aus anderen Sprachen angeht. Wir haben noch ganz andere Dinge in Sailor Moon. Ja. Ich glaube, du denkst gerade an die Starlights und an so eine Attacke, ne? Ja, zum Beispiel. Aber ich finde ja auch den Double Honeymoon Therapy Kiss fragwürdig und Gentle Uterus, warum nicht Harsh Uterus? Das würde ich, mich würde das mehr einschüchtern als Gentle Uterus. Aber gut. Ich weiß nicht, ich sag extra noch eine bestimmte Attacke bei den Starlights, damit du es nicht sagen musst, aber dann haust du sofort rein. Ja, weil wir ja heute die subtile Episode machen. Sehr subtil. Ja. Wenn du unser Finale noch nicht geschaut hast, ich komme da, glaube ich, irgendwann auf den Punkt, dass Helios ja irgendwann zu Mamoru hingeht und ihm quasi erklärt, was Sache ist. Mhm. Die letzte Folge fällt mir noch. Zwei Folgen von dem Finalteil habe ich geschaut und die letzte fällt mir noch. Ich habe dafür das Musical geschaut. Ne? Also er kommt da quasi zu Mamoru, und also zu Endymion besser gesagt, und sagt ja hier, das ist passiert, die haben mich gefangen, die haben den Golden Crystal, und dann sagt er, ja, ich denke mir dann immer, ja, was hat er dann gesagt? Ja, dann okay, gut, das weißt du jetzt seit mindestens 3 Monaten. Was ist dein Plan? Ja, einen Plan hätte ich natürlich entwickeln können, aber ich war leider etwas sehr beschäftigt damit, deiner Tochter auf den Arsch zu glotzen. Und seitdem haben wir von Helios nichts mehr gehört. Ja. Hat Endymion Helios geschlachtet? Ah! Guter Punkt. Ja, wir wollen, ja. Jetzt seit neuestem hat Mamoru auf seinem Balkon einen Grill. Ja, er hatte einfach mal hat einfach Paraparas Plan gehört und hat gedacht, Pferdesteak, eigentlich eine gute Idee. Also verschwindet er einfach am Ende, oder was? Also. Nein, er taucht danach tatsächlich nochmal auf, aber ich fand das so witzig, weil er erzählt ihm das und dann fragt er nicht mal, ja, was hast du gemacht? Nee. Weil dann hätte er ja sagen müssen, ja, ich habe die 3 Monate damit verschwendet, deiner Tochter auf den Hintern zu glotzen. Dann hätte es, glaube ich, echt Stress gegeben. Und, ja, zu Recht. Generell, was hat er gemacht, ja. Und auch das Design von Pegasus. Ist er jetzt ein Pegasus oder ist er ein Einhorn? Also, was jetzt? Im Anime wissen wir. Er ist ein Alihorn. Ja. Wird es im Anime echt nicht gesagt. Er heißt Pegasus, aber das ist ja nur ein Name. Ein Pegasus ist ein geflügeltes Pferd. Minus. Ja, aber ich glaube, der Begriff Alihorn war jetzt damals noch nicht so bekannt. Ja. Im Manga wird er als Einhorn bezeichnet. Aber er hat Flügel, also was soll das? Ja gut, ob Einhörner Flügel haben, wissen wir natürlich auch nicht. Ja, ich meine, dass hier dieses komische Maskottchen von Sailor Venus ist auch ein Einhorn mit Flügeln. Also nicht von Sailor Venus, sondern von Minako halt. Da haben wir schon wieder ein Pferd, ja. Oh je. Das Ding hier, das immer Kopie sagt. So, ihr wisst schon, wen ich meine, ne? Ja, aber das reicht mir auch völlig als Dialog für ein Pferd. Kopie! Kopie! Ja. Oh Gott, wie viel besser wäre Staffel 4 gewesen, wenn Pegasus einziger Dialog immer nur Kopie gewesen wäre? Und ein Plüschpferd. Kopie! Ich kenne das nicht. Nako Nako aus PGSM ist das Maskottchen von Aino Minako. Und wir haben eine komplette Episode, das ist die Episode 8, wo sie alle Mädchen als Nako Nako verkleiden, um eine DVD oder eine CD von Minako zu gewinnen und dann mit ihren selbst gebastelten Nako Nako Kostümen auf der Bühne stehen und Kopie sagen. Ach, das ist PGSM. Ja, PGSM. Achso, den Sprung habe ich gerade. Und Mako ist kurz davor und Resi kurz davor, die Halle niederzumähen, wenn sie nicht diesen Preis gewinnen, und die haben aber leider keine Chance, weil nicht süß genug. Es ist also das reicht völlig, das ist die beste Pferdeepisode in ganz Sailor Moon. Ja, ich denke, müsste mal so eine alternative Version von der Staffel machen, in der Pegasus nur Kupi sagt. Das ehrlich gesagt versöhnt mich auch damit, dass die Katzen jetzt Plüschtiere sind im PGSM, weil sie haben leider auch eine Menge unnötigen Dialog, aber. Über die Katzen reden wir ein andermal. Da reden wir ein andermal, genau. Mit Sailor Cat wollen wir über die Katzen reden. Die Katzen wollte ich euch vorhin auch noch als Thema vorschlagen, aber ich wusste ja, dass das. Das sind so viele! Da müssen wir wahrscheinlich einen Zweiteiler draus machen, weil du hast in jeder Version von Sailor Moon Katzen und du hast so viele davon. Wir haben wahrscheinlich nur 3 Hunde in ganz Sailor Moon über 20, 25 Jahre verteilt, aber wir haben bestimmt 30 Katzen. Was? Aber das wird übertrieben. Ja, wir haben sehr oft Katzenmonster. Ja. Okay. Ach so, du zählst wirklich alle Katzen, nicht nur die Mondkatzen. Ja, okay, dann hast du recht. Ja, und wir haben eine Menge streunende Katzen und wir haben allein schon die Bande, die von Red Butler in die Flucht geschlagen wird, sind bestimmt 100 Stück. Ja, das sind egal. Einige. Wir wollen heute nicht über Katzen sprechen. Pferde-Episode. Pferdemonster gefangen. Ja, Nako ist das bessere Pferd. Okay, Pegasus ist das schlechte. Er sieht übrigens gar nicht so schlecht aus im Manga. Er ist nicht so elegant, wie jetzt die Mädchen sind, aber es ist, finde ich, vertretbar. Ich hatte eine krasse Pferdephase als Kind, also ich, viele, viele Jahre lang, die meiste, größte Zeit meiner Kindheit. Ich finde Pegasus, wenn also jetzt vom Pferde. Design her, finde ich den auch gar nicht so schlecht, ne? Ja. Ja. Ein weißes Traumpferd, warum nicht? Was ich schlimm finde, ist, dass sie ihm im Deutschen so eine Pornostimme gegeben haben. Oh. Was? Echt? Ich weiß es zum Glück nicht mehr. Ich habe aber wirklich damals beinahe Sailor Moon komplett hingeschmissen in der Staffel und ich habe mich ich weiß nicht, habe ich ein paar Wochen übersprungen und bin dann in der 5. Staffel wieder eingestiegen und ich habe es nicht wieder angefasst seit ja die deutschen Folgen. Also wenn du, ich glaube aber jedes Wort. Ja, das ist halt, ich weiß nicht, der Sprecher von Pegasus müsste ich jetzt mal gucken. Das haben wir irgendwann in einem Podcast haben wir das auch schon mal gesucht. Mhm. Der spricht auch noch ein paar andere Rollen. Mir fällt nur gerade keine ein. Aber wenn der Pegasus spricht und speziell wenn er im Stallion Rev spricht, dann haben die dem so einen komischen Hall dahinter gesetzt, dass ihm einfach das ist einfach die männliche Version der Goldini-Pornostimme. Okay, an den Hall erinnern. Ja, das ist vielleicht Selbstverteidigung gewesen von der deutschen Dialogregie, oder? Weißt du, wir müssen es einfach so tun, als wäre es Absicht. Wenn wir diesen Scheiß vertonen müssen, dann. Keine Ahnung. Aber nicht gut. Naja. Also auch da wieder, wer hat gedacht, dass das eine gute Idee wäre? Für ein, sage ich mal, 15-jähriges Mädchen, das. Na, auch nicht. Aber. Auch nicht. Aber naja. Ganz sicher nicht für Chibiusa. Und Chibiusa vor allem hat ja auch mächtig noch. Ihre ganzen eigenen Probleme, sage ich mal, ich wollte jetzt nicht sagen, einen an der Klatsche, aber das ist damit gemeint. Und ja, wenn sie hinfällt, dann will sie gelegentlich mal die Welt zerstören. Sie ist einsam und braucht dringend einen Freund und außerdem ist Hotaru gestorben. Also Hotaru ist jetzt ein Baby und Chibiusa sieht sie nicht mehr. Und der Nächste, der jetzt ankommt und da ausnutzt, wie einsam sie ist, ist die. Oh Gott, den Faktor habe ich ja noch gar nicht bedacht. Das macht ja noch schlimmer. Ja. Hat sie nicht Freundinnen an der Schule? Ja. Ja, aber die sind ab dem Moment, wo Pegasus da ist, sind die irrelevant. Oh. Also auch schön vom Freundeskreis isoliert, also das Schema stimmt. Das wird echt unangenehmer. Wie sehr Chibiusa mit denen befreundet ist, weiß ich nicht, weil in den Kurzgeschichten, da gibt es so eine süße Szene, wie Chibiusa aus der Schule nach Hause kommt und dann Kenji, er kriegt so ein Herzchen über sich gezeichnet, weil er liebt seine Mädels, sagt, na, wie war's in der Schule? War doch sicher ganz toll mit Gleichaltrigen. Und du sagst, und Chibiusa so, alle blöd außer ich. Sie ist halt irgendwie gestresst von ihrer Klasse. Ja, aber jetzt mal im Ernst, wenn wir mal von Manga Chibiusa ausgehen, ich meine, was soll die mit Gleichaltrigen? Ich meine, es wird nicht viele andere 900 Jahre Kinder finden. Ja, aber vielleicht braucht sie das trotzdem, weil das ihr ist auf dem Stand, auf dem sie steht. Sie ist ja nicht reifer als. Das verstehe ich ja auch nicht, aber. Das ist das nächste Logikloch eigentlich. Okay. Eben, also man sammelt einfach Erfahrung im Laufe seines Lebens und man wird reifer. Und. Naja, okay, wenn man sich so. Andererseits, welche Erfahrung sammelt man, wenn man 900 Crystal Palace eingesperrt ist? Und Usagi ist ja auch nie rausgegangen, glaube ich. Und wenn man Usagi als Mutter hat, ich will jetzt nichts gegen Usagi sagen, aber. Das war nicht so die allerbeste Leistung von ihr. Ja, das verstehen wir ja auch nicht, warum Usagi keine liebevolle und extrem unterhaltsame Mutter geworden ist, so wie die PGSM-Ikuko eine ist. Auf der anderen Seite vergöttert gerade Manga-Chibiusa ja ihre Mutter, ne? Ja, schon irgendwie. Generell eigentlich, auch im Anime. Also ja, wenn jetzt in ein paar Jahren alle diese kleinen Quarantänemädchen plötzlich einen Pferdetick haben, dann wissen wir, woran es lag. Moment mal, was? Moment. Irgendwie glaube ich, du hast... Du willst es gerade auf die Quarantäne schieben, dass sie plötzlich ein Pferd braucht. Weil nein, oh Gott. Ich habe gerade gedacht, wo hast du denn den Gedankengang her, aber Alter. Ja, ich sitze hier mit zwei pubertierenden Teenagern. Ey. Ja, in ja gut. Endpubertär. Rusty ist auf den Teenagern jetzt demnächst raus, ja. Ja. Nein, deswegen braucht sie kein Pferd, aber deswegen ist sie wahrscheinlich etwas entwicklungsgehemmt. Ich habe keine Ahnung, was ihr Problem ist. Ich habe noch... Ja, sie funktioniert nicht, wie Menschen funktionieren. Und das ist immer das, was mich stört bei Chibiusa, dass alles so nicht nachvollziehbar für mich ist, was sie macht. Ja, aber bitte niemand, der bei Sailor Moon mal so zwischendurch Bösewicht war, und da zählt Chibiusa ja durchaus zu, funktioniert wie ein normaler Mensch. Wir haben da über eine Helena uns ausgelassen. Ja. Ne? Also man könnte das alles immer zusammenfassen. Ja. Ich warte immer auf den Moment, wo Sailor Moon da steht und sagt, was ist eigentlich dein Scheißproblem? Ja. Und wenn wir gerade bei dir bist, das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, dass Chibiusa ja mit kein Wort darüber verliert, wie sie das eigentlich verarbeitet hat. Hotaru ist tot. Ja, dass sie selber ein Böse war. Ja, das ist einfach nur, die ist wieder gut und damit hat sich. Also das ja, das ist alles schon ferne Vergangenheit, oder? Ich weiß auch nicht. Wobei was wir nicht wissen, ist, wie lange vergeht eigentlich zwischen Chibiusa geht wieder weg am Ende von Staffel 2 und Chibiusa kommt wieder in Staffel 3. Ja, das stimmt. Was, also im Manga ist es ja sogar so, da vergeht ja nicht mal eine Sekunde, aber da kann ja für sie in der Zukunft trotzdem einiges an Zeit vergangen sein. Da können viele Jahre vergehen, das stimmt. Sie also ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sie da erstmal ganz vorsichtig irgendwie von Serenity und von den Senshi irgendwie so ein bisschen psychotherapiert wurde. Und wenn die Zukunft verändert wird durch das, was in der Vergangenheit gemacht wird, hat sie vielleicht eine Hotaru in der Zukunft. Das würde ich mir echt wünschen. Ja, na gut, jetzt fangen wir nicht mit der Zeitreise an, sonst kommen wir hier gar nicht mehr, sonst wären wir gar nicht mehr fertig. Da funktioniert ja auch gar nichts. Also ja. Da habe ich auch nicht allzu viel zu sagen, außer wie bitte. Gut. Zeitreisen machen immer Kopfschmerzen, aber ja. Die haben sich auch keine Mühe gegeben. Ja, wie viel Zeit ist eigentlich für Helios vergangen? Wissen wir, ob er alle diese Jahre bewusst durchlebt hat? Wir wissen nichts. Ja, Helios pennt ja auch gerne mal längere Zeit. Ja, hat er geschlafen? Ich weiß es nicht mehr, wahrscheinlich. Wird er gebraucht? Eigentlich wird er doch immer gebraucht. Er beschützt die Träume der Menschen. Die Menschen haben die ganze Zeit über geträumt. Macht er das im Manga eigentlich auch? Mhm. Träume beschützen? Ja. Ich weiß immer. Nicht. Immer, oder? Er will Elysion retten. Das ist die Aufgabe von Elysion, dachte ich. Ja, ich habe das, wie gesagt, den Manga nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Ich habe den Manga zwar zweimal gelesen, aber die ersten drei Staffeln sind mir, also die ersten drei Arcs sind mir doch wesentlich mehr im Gedächtnis, weil ich halt Crystal auch so oft gesehen habe. Ja, ich habe es jetzt auch nicht, weil wir uns ja sehr, sehr spontan und kurzfristig für das Thema entschlossen haben, habe ich nichts mehr recherchiert, weil ich dachte, den ganzen Anime-Mist, den habe ich leider noch im Kopf. Alles, was auf Tumblr bisher Schlechtes über Pegasus gesagt wird, habe ich alles leider in meinem Kopf und leider nicht den schönen Manga. öfter lesen. Weißt du, eigentlich, Pegasus ist ja ganz nebenbei jetzt mal von dem ganzen Mist, den er mit Chibiusa angestellt hat. Wenn wir das mal ignorieren, und das ist echt schwer, er ist trotzdem halt ein Vollidiot, ne? Ja, schon. Weil man ihn so einfach nur nicht zu nichts anderem ist, zu nichts anderem. Ja, wie du schon sagst, was hat er gemacht in der ganzen Zeit? Weißt du, wie schnell Staffel 4 zu Ende gewesen wäre, wenn Pegasus in Folge 2 zum Amoro gegangen wäre und ihm gesagt hätte, was zur Hölle los ist. Und in Folge 3 wären sie in das Zelt marschiert. Ende. Ne, Helena wäre nie aus dem Spiegel gekommen. Nein, man hätte eine super Staffel machen können, weil alle anderen Medien machen das ja. Die Serum News machen das so, der Manga macht das so. Es gibt einen ganz, ganz tollen Fanfilm in zwei Teilen zum vierten Staffel aus Großbritannien, den ich sehr, sehr liebe. Der macht das auch sofort. Geht Chibiusa zu Usagi und erzählt ihr alles und dann wird es richtig spannend, weil dann haben sie eine Menge Probleme mit Nihilenias Minibossen und zum Schluss mit Nihilenia. Damit kannst du eine Staffel füllen. Kein Problem. Auch wenn man weiß, worum es geht, hat man ja trotzdem noch eine ganze Menge Bösewichter, die einem an den Kragen wollen. Ja. Nihilenia ist ja auch so ein Fass für sich, ne? Ja, also mir gefällt sie schon, auch optisch und auch von ihrer Geschichte. Und ich mag auch die Idee, dass sie vielleicht eben doch verwandt sein könnte mit der königlichen Familie auf dem Mond. Ich mag's. Ja, aber ich denke immer, Nehelenia hat einfach die, gerade im Anime hat Nehelenia die dümmste Schurkenmotivation, weil es läuft darauf hinaus, es ging ihr einfach zu gut. Ja, dümmliches Zeug wieder. Und man hätte sie auch in der fünften Staffel nicht nochmal bringen müssen. Man hätte ihre Story abschließen sollen. Doch, doch. Das ist einfach deswegen, weil diese sechs Folgen sind so gut. Ja, okay, aber die hätte man ja auch in die vierte packen können. Ja, okay, so gesehen ja, aber diese sechs Folgen fand ich extrem gut, weil ein wesentlich besseres Ende als das eigentliche Ende von Staffel 4. Und das ist aber, sie hat aber auch so eine Chibi-User-Motivation, eine extrem flache, dünne, dümmliche Motivation eines sehr kleinen, dummen Kindes, ich weiß auch nicht. Also eine Helene an sich erschließt sich mir nicht so gut von ihrer Motivation, aber als Bösewicht-Figur macht sie schon... Macht sie mächtig Ärger, das geht schon. Aber dieses, und dann habe ich sie alle umgebracht, damit ich immer schön bin, what? Und wenn du das lesen würdest als eine Kritik am Schönheitswahn, Sailor Moon ist ja nicht immun. Bei Sailor Moon müssen alle schön sein und wer gut ist, ist immer auch schön. Aber ja, das heißt, das sind ja die Pretty Guardians, ne? Ja. Also es steckt ja schon im Titel. Und ich kann einerseits verstehen, dass Naoko Takeuchi ihre Figuren nicht der Lächerlichkeit preisgeben wollte und keine hässlich machen wollte, damit die Leute mit dem Finger drauf zeigen können, weil das wäre passiert. Dass sie sagt, nein, ich gebe keins von meinen Mädchen hier in die komische Rolle der hässlichen was auch immer. Und naja, bei Hotaru, da hat sie sich ein bisschen was getraut, ne? Ja, aber trotzdem finde ich, da hätte man schon. Wir haben eine Menge Bösewichter, vor allem im Dark Kingdom, die sehr kritisch einen Blick auf die japanische Gesellschaft werfen. Und da hätte man was bringen können, wo man das schon ein bisschen auch mal ein bisschen auf die Mädel münzt und sagt, weiß ich nicht. Man hätte es ein bisschen breiter anlegen können und nicht, sie ist so doof, dass sie jeden Mensch, den sie jemals gekannt hat, umbringt. Weil warum? Weil einsam und hässlich und nicht schön oder was? Ja, vor allem ja nicht mal weil einsam und hässlich, sondern weil vielleicht irgendwann in ferner Zukunft mal hässlich. Ich könnte alt und hässlich werden müssen, wo ich denke, das ist eine Geschichte, die für mich generell nicht gut funktioniert, weil egal wie beschützt man aufwächst, das ist... Ich mag's einfach nicht. Und das ist... Sailor Moon hat auch sowas, wo Sailor Moon in der Uhrenfolge plötzlich denkt, oh, wenn ich alt bin, bin ich ja so hässlich. Ja gut, das habe ich nie... Da ging's, glaube ich, eher darum, dass sie dann nicht mehr wirklich beweglich wäre. Aber was soll das? Und ist keine schöne Geschichte an sie. Also keine schöne Motivation. Und dass ihre Schönheit aber so künstlich und kalt ist, das kommt schon rüber. Mit ihren Augen. Jetzt wollte ich gerade irgendwie wieder versuchen, den Bogen zurück zu Pegasus zu schlagen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Es ist ja so, Pegasus wird ja in manchen Folgen auch immer mal beschrieben, dass ja auch andere ihn kennen, also aber sich eben nicht dran erinnern. Und was war jetzt der Grund, warum sie in Elysion überhaupt eingebrochen sind und eingedrungen? Sie wollte den Golden Crystal, also eine Helene. Ah, okay. Sie dachte, er hat ihn, ja. Und im Anime hat er ihn ja auch. Na, er hat ihn ja im Anime auch, also... Okay. Es ist ja irgendwie, sie kommt da hin, will den haben, dann kriegt sie irgendwie die Finger verbrannt und dann greift sie halt an. Mhm. Und schnappt sich, dann will sie sich den trotzdem schnappen und dann haut Pegasus mit dem Kristall halt ab. Okay. Also ich hab nachgeguckt, im Manga übrigens ist Helios einfach der Schutzpriester von Elysion und von Mamoru. Nix mit Träumen. Mit Träumen habe ich noch nichts gefunden. Er ist weg über Elysion und Elysion wacht über die Erde, aber... Ist Pegasus quasi Mamorus Luna? Bissle. Ich würde fast schon sagen, kompetenter im Manga, aber das lasse ich lieber. Obwohl im Manga ist ja auch Luna relativ kompetent, also... Aber wir schweifen ab. Ja, und dann ist ja noch diese Theorie, dass diese ganze vierte Staffel sowieso nur ein Traum war, weil ja auch kein in die Chronologie der Serie nicht keinen Sinn ergibt. Weil zum Beispiel, dass Chibiusa in der Staffel plötzlich ein Zimmer ganz woanders hat? Ja, und die Jahreszeiten stimmen nicht und man sieht sie nie in die Schule gehen und hinterher sind sie wieder in derselben Klasse, wie sie vorher waren und so. Und das macht diese Helios-Sache einerseits sinnvoll, weil er ja über Träume eine gewisse Macht hat und vielleicht das alles in einem Traum stattfindet, wo er tatsächlich sinnvoll ist, dass er Macht an andere geben kann. Das würde erklären, warum kann er an Usagi Macht geben und warum hat sie hier keine Macht. Es ist ein Traum. Aber erstens wird es uns nie erklärt, dass es so ist. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass die ganze Staffel ein Traum sein könnte und dann ist es nicht angenehm, das zu schauen. Und zweitens, eine Helena ist ja auch so gefangen in irgendwelchen Tagträumen und ihren Wunschvorstellungen. Ich merke mal kurz an, ich würde gerne im Laufe der nächsten 10 Minuten zum Ende kommen. Gut. Ja. Was ich noch sagen wollte, Pegasus ist ja jetzt nicht nur in Chibiusas Traum, sondern ja auch in den die anderen, jetzt könnten wir irgendwann reden sie ja mal darüber, dass sie sich alle erinnern, dass er auch irgendwann mal in deren Traum gewesen ist. Mhm. Macht das jetzt eigentlich besser? Also vor allem, dass er ja anscheinend in den Träumen von kleinen Mädchen unterwegs ist. Wenn es alles kleine Mädchen waren, dann macht es das eindeutig nicht besser. Wobei, ich glaube, einmal redet ein Mann, glaube ich, davon, dass er ihn als Kind auch gesehen hat. Auch nicht besser? Nein, dass er die ganzen Menschen, dass er die ganze Menschheit und ihre Träume beschützt, schön. Aber dass er sich nur mit. Ja, stimmt, also er hat die ganze Menschheit zur Auswahl und welche Träume guckt er sich an, die von Kindern? Das macht's irgendwie nicht besser. Dass man sagen könnte, nur Kinder können ihn sehen, das könnte man argumentieren, aber das ist nicht so. Alle sehen ihn. Und er gibt auch keinen Sinn, weil die wollen ihn ja die ganze Zeit finden und in jeder einzelnen Kampfszene sehen sie ihn. Ha, da ist er. Ja, das stimmt nicht ganz. Ich glaube, Hawkeye will ihn irgendwann mal fangen und vergisst dann einfach das Dach auf dem Käfig. Aua. Das tut mir schon weh und ich hab's noch nicht mal geschaut. Das ist irgendwie, die bauen einen Käfig für Pegasus und der geht sogar rein und fliegt einfach raus. Mhm. Ja. Irgendwie, habt ihr nicht dran gedacht, dass der fliegen kann? Deppen! Ausgerechnet Falkenauge, der ein Falke ist. Mhm. Ja. Ja, gut, das weiß er ja nicht. Ja, das weiß ich nicht. Trotzdem. Also ich. Falkenauge ist aber auch so ein Cringe-Charakter, aber dann, machen wir lieber nicht aus. Thema. Ja, aber. Die ganze Idee hinter Pegasus ist, er muss sich verstecken vor den Bösen, aber er zeigt sich ja ständig. Ja, wobei, vielleicht können die ihn ja gar nicht sehen, irgendwie. Vielleicht kann ihn. Wer kann ihn sehen? Ist es klar, dass ihn Usagi sehen kann? Oder vielleicht, wenn er da auftaucht und denen diese Kraft gibt, das ist zwar im Stock-Footage drin, aber vielleicht muss er da nicht jedes Mal persönlich für erscheinen. Mhm. Das würde auch Sinn ergeben. Mehr Sinn, als wenn er jedes Mal da auftaucht, wo die Sailor-Kriegerinnen sind, da hätte ich mir als Bösewicht irgendwann mal was gedacht. Ja, wollte sagen, also Pegasus beschützt die Träume. Moment, ich hatte gerade noch irgendeinen Gedankengang, den finde ich gerade nicht wieder. Er guckt sich die er wohnt aber nur in den. Achso, ja, genau. Die Sache, dass er nur in den Träumen der Kinder ist, es wird ja irgendwie auch in der Staffel behauptet, dass eigentlich nur Kinder schöne Träume haben. Ja, das Quartett hat ja auch so einen Spruch, dass nur die. Nein, bitte nicht. Nein. Wenn du jetzt mit diesem Spruch anfängst, dann dreht sich mein Gehirn wieder um. Was für mich Sinn ergibt, ist, wie sie es im Fanfilm machen, dass er zu Chibiusa kommt, weil Chibiusa mächtiger ist als andere Kinder und er da eine bessere Chance hat, beschützt zu werden. In welchem Universum ist Chibiusa mächtig? Naja, sie hat dieses Erbe von Kristallen. Ja, und sie wirft mit Zuckerherzen. Bravo. Ja. Sie hat einen eigenen Silberkristall und irgendwas. Weil er ja den Erben der Erde irgendwo mit dem Erben der Erde verbunden ist und sie ist das in der Zukunft. Irgendwann ist sie seine Chefin. Irgendwann ist sie seine Chefin. Ei. Da kriegen wir noch eine ganz andere Ebene rein, ey. Ja, falls es da nicht. Moment. Heißt das, Pegasus wollte sich hochschlafen? Das wäre ein netter Headcanon. Nicht halt so früh dran, allerdings. Ja, du, weißt du, wenn du nur in den Träumen von erscheinen kannst, ne? Also, irgendwo muss er anfangen. Oh, bitte nein. Okay, das nimmt langsam echt eine seltsame Richtung hier an. Ach, jetzt fällt dir das auf? Ja, nee. Das Schlimme ist, dass es ja jetzt die Einhörner so in Mode gekommen sind und alle Kinder Zimmer voller weißer Einhörner sind. Ja, also ich mag das auch übrigens. Sailor Cat und ich sind totale My Little Pony Fans. Okay, ich hab's nie geschaut, ich hab keine Ahnung. Aber, ja. Also von der Serie jetzt, nicht unbedingt von dem ganzen Drumherum. Es gibt Schlimmeres, als kleine Kinder mit Pferdebildern zu bewerfen, aber diese Staffel ist wirklich zu viel. Ja, ich bleib jetzt, das ist mein neuer Headcanon für Pegasus, er wollte sich hochschlafen. Ja, wer hinterher Wissenschef oder Chefin ist, wissen wir ja auch nicht, weil... Usagi stirbt ja auch nicht, also Neo Queen Zerain, sie... Ja, die ist ja dann, Ja, es wird aber immer gesagt, dass sie prinzipiell nicht mehr so wahnsinnig viel Lebenszeit vor sich hat. Chibiusa? Ja. Nee, ja, die auch. Ja. Aber Neo Queen Serenity meinte ich jetzt. Das heißt ja, sie lebt 1000 Jahre, also. Da hat sie jetzt nicht mehr so viel übrig. Der Manga shippt nicht eine ältere Chibiusa mit einem älteren Helios. Der Manga shippt eindeutig Hotaru und Chibiusa. Was auch viel besser funktioniert. So viele Manga-Szenen, die sind, glaube ich, Manga. Das ist nicht Fanart, wo Hotaru kommt und sagt, meine Freundin, Finger weg. Und dann schnappt sie sich Chibiusa oder stellt sich zwischen Chibiusa und andere Kinder. Sind das die Kurzgeschichten oder ist das Fanart? Kurzgeschichte zum Teil. Das sagt mir, die Szenen sagen mir überhaupt nichts. Also nehme ich mal an, das sind Kurzgeschichten. Ja, und ja, ich glaube, das ist Canon. Dass zumindest von Hotarus Seite die Sache sehr eindeutig ist, wer hier geschippt wird. Aber okay, wir schweifen wieder. Aber wir müssen dann mal zu einem Schluss kommen. Ja. Wir brauchen ein Fazit. Aber... Ja, da fehlen an die Worte. Ich überlasse Matt das Schlusswort, weil er am meisten gelitten hat. Ja, ich habe am meisten gelitten, also ich hatte jetzt Spaß. Du musstest die ganze Staffel schauen und besprechen. Du hast ja. Du hattest die höchste Pferdedosis abgekriegt. Ei. Ja, das ist mein endgültiges Fazit zu Pegasus. Wer zur Hölle hat gedacht, dass das eine gute Idee sei? Ja. Ja. Ja, zugestimmt. Und alle anderen haben es besser gemacht. Der Anime hat es wirklich... Ja. Ich übrigens die Folge, die jetzt Sailor Cats Mindblow geheißen hat, Vorschlag war übrigens, weil die Folge, die wir da besprechen, heißt ja der wahre Pegasus. Ich wollte sie der wahre Pedosus nennen. Oh, ja. Die Folgentitel waren auch schon sehr aufschlussreich immer. Ja. Da haben wir schon gesehen, wie euch der Gaul durchgegangen ist. Der Gaul durchgegangen. Letztlich. Ja. Badum. Ja, eure Episodentitel sind immer, es ist so furchtbar, es wird auch nicht besser, ich glaube, es ist alles zu spät. Irgendwie, das waren so eure Episodentitel, so ungefähr. Ja, ich muss auch sagen, ich war extrem unkreativ, was Episodentitel in der Staffel anging, und Sailor Cat hat die dann oft auf den letzten Drücker vergeben, die Episodentitel. Ich fand's schon, da wusste man, was auf einen zukommt, und ich fand's auch wirklich angemessen, ja. Okay, dann. Gut. Das ist dann unser Fazit. Lasst mich Arzt, ich bin durch. Ja, schaut die PC-Ramios, schaut den Fanfilm, lest den Manga, lasst die Finger von der vierten Staffel. Seid ihr alle glückliche. Oh, Matt, ich kann noch sagen, wo man dich findet. Ja, genau. Matt, ich darf jetzt noch... Ja, genau. Also, wo man mich findet. Mich findet man auf YouTube unter Matt, I'm Matt. Und unseren Podcast findet man bei Sailor Cat unter... Ja, jetzt... aktuell der Moon Eternal Podcast. Okay. Okay, dann. Super, ja. Geht dahin. Ja, das ist auch noch eine Möglichkeit. Schaut nicht die Episode, sondern hört euch den Podcast an. Da habt ihr den Schnelldurchlauf und seid schnell, habt schneller hinter euch. Okay, dann. Also vielen Dank, Matt. Vielen Dank. Ja, immer wieder gerne. Ja, gerne wieder. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Und passt auf euch auf, liebe Zuhörer da draußen. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen. Schreibt uns eine E-Mail an mondsteinflug@froschmeck.net oder kommentiert auf unserem Tumblr-Blog www.mesomondstein.tumblr.com. Das Copyright für diese Episode liegt bei Meso und Rusty. Ihr dürft die Episode gratis hören, downloaden, behalten und verbreiten. Ihr dürft sie nicht weiterverarbeiten, nicht behaupten, dass sie euch gehört und kein Geld mit ihr verdienen. Bis zum nächsten Mal für Liebe und Gerechtigkeit, Mondstein, Flieg und Sieg!